D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Na, erkennt ihr dieses Geräusch? Das sollte dem einen oder anderen, und zwar ungefähr 3/4 der deutschen Haushalte, bekannt vorkommen. Das Geräusch hier im Hintergrund, das ist eine Mikrowelle. Die macht gerade hier bei uns im Radiobüro in Berlin Popcorn. Das könnt ihr hier poppen. Und dass die Verbindungsqualität ein bisschen schlecht ist, das hat auch mit diesen Schallwellen zu tun. Ihr hört uns gerade nur über Handy live aus dem Radiobüro in Berlin. Wie gesagt, das ist eine Stunde Netzbasteln. Mein Name ist Moritz Metz und bei uns geht's heute um die Mikrowelle. Hört mal, wie die schon lospoppt. Wir haben uns hier ein besonders günstiges Exemplar hingestellt und wollen eine Stunde lang reden über diese Strahlen, die ganz schön viel Macht haben, die ganz schön viel aufhitzen können und was man damit machen kann und was nicht. Derzeit poppt hier in dieser Papiertüte der Mais, so dass wir gleich Popcorn haben werden. Und dazu sind auch zwei Gäste gekommen. Einmal Miriam Sanderbach, hallo. Hallo. Und einmal Christopher Raschbichler, habe ich richtig ausgesprochen? Ja, richtig. Guten Abend. Christopher, du bist Doktorand der chemischen Physik oder der physischen Chemie? Physikalischen Chemie, also ich gehöre zur Chemie. Du gehörst zur Chemie, beschäftigst dich auch mit Physik und kennst dich auch aus mit Mikrowellen, diesen Geräten, die wie gesagt in 3/4 der Haushalte stehen. Ich bin einer, der nie ein Hippie-Haushalt und so, da gab es sowas nicht. Miriam dagegen, du bist Gastronomentochter und da gab es immer eine Mikrowelle auch zu Hause. Ja, also zumindest, ich würde mal sagen, so ab 10, seit ich 10 Jahre alt war oder so. Ich habe bestimmt 10 Jahre mit einer Mikrowelle gewohnt. Die Mikrowelle ist ja wirklich so eine Art weißes Kisten, also weiße Ware. Das ist sozusagen die neueste Errungenschaft der weißen Ware. Kühlschränke und solche Herde und sowas gibt es ja schon länger. Weiße Ware sagt man zu all diesen ganzen Geräten, die immer so in der Küche stehen. Die Mikrowelle, die wir hier haben, ist auch weiß. Und Mikrowellen gibt es ungefähr seit den 70er Jahren ungefähr, oder? Genau, es gab einen Ingenieur, der hieß Herr Spencer und der hat sich im Grunde bei einer Arbeit für Radaranlagen festgestellt, dass ein Schokoriegel in der Hose langsam schmolz und das haben schon andere vorgemerkt, aber er kam auf den Trichter, daraus eine Maschine zu bauen, um Essen zu erwärmen. Und diese Maschine steht, wie gesagt, jetzt gerade vor uns. Das ist die erste. Ich habe die gestern gekauft über Kleinanzeigen für 20 Euro. Dieses Teil, die Dinger sind nicht mehr besonders teuer und 3/4 der Leute haben sie zu Hause stehen. Das ist was ganz Gewöhnliches. Trotzdem ranken sich ja so Mysterien um diese Mikrowellen. Angefangen von der Geschichte mit dieser Katze, die jemand in eine Mikrowelle gesteckt haben soll. Ja, wenn man das Internet mal nach Tieren und Mikrowellen durchsucht, da findet man auf jeden Fall die wildesten Geschichten. Ob man die alle so glauben kann, weiß ich nicht, aber es kursieren diverse Gerüchte darüber, dass Menschen ihre Tiere in die Mikrowelle getan haben. Die haben das natürlich nicht so gut überlebt. Hast du eine Mikrowelle zu Hause, Rashi? Ja, also ich finde das immer sehr entspannt. Für Milchschaum oder so geht schnell, ist einfach. Du findest das ganz normal wahrscheinlich auch. Für mich ist das immer noch ein bisschen besonders, dass hier so ein komischer Kasten steht. Meine Oma hat das so ein Ding und hat immer gesagt, ah, hauen wir es schnell in ein Mikro rein. Und das Verrückte aber an Mikrowellen ist, dass man eben nicht nur Nudeln oder Pizzen oder Milchschaum warm machen kann. Passiert das, geht das dann automatisch mit dem Milchschaum oder muss man da einfach... Ja, genau. Dass du die Mikrowelle eigentlich seltsam findest, weil unsere Lösung gerade technisch ist das Handy und da sind wir ja schon im richtigen Frequenzbereich und dementsprechend, ne, wenn das okay ist, dann warum das andere nicht auch? Wir wollen uns heute nämlich angucken, auch wie diese Mikrowellen funktionieren, ob sie schädlich sind für die Gesundheit und was man damit noch alles machen kann, außer Nudeln, Pizzen und Milchschaum oder Milch eben warm machen. Wir haben gerade schon Popcorn gemacht. Ich weiß nicht, ob das hier über diese wackelige Handyverbindung einigermaßen gut rüberkommt. Miri, was haben wir hier noch alles an Vorbereitungen getroffen? So, wir haben eine Kartoffel mit dabei, sodass wir eventuell auch Kartoffelchips selber machen können in der Mikrowelle. Wir haben eine Packung Trauben, wo es relativ explosiv zugeht, habe ich gehört. Eine CD liegt hier rum, diverse Lebensmittel. Marshmallows und ein, man kann es wahrscheinlich geräuschmäßig nicht erkennen, ein Ei. Das ist der Klassiker, soll man auf keinen Fall in die Mikrowelle tun, aber diese Mikrowelle hat nur 20 Euro gekostet und mit der wollen wir das dann auf jeden Fall ausprobieren. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln bei D-Radio Wissen und ich schneide hier gerade eine Kartoffel. Da hört man schon in ganz feine Scheiben, um sie dann zu salzen und dann kann man daraus Kartoffelchips machen, denn wir haben ja schon das Popcorn und eigentlich ist danach alles bereit, um einen Filmabend zu machen oder so. Da braucht man nicht ins Kino gehen, man kann einfach sich vor die Mikrowelle setzen. Das ist einer der Tricks, die wir im Internet gefunden haben zum Thema Mikrowelle. Da geht's heute drum, was man alles mit der Mikrowelle machen kann. Kartoffelchips, relativ einfache Lösung. Miriam Sanderbart, auch Kollegin hier aus dem Radiobüro, die mit einer Mikrowelle aufgewachsen ist, hat jetzt die Kartoffeln auf einen kleinen Teller gestellt und ab in die Mikrowelle. Und jetzt? Jetzt mache ich die Mikrowelle an. Die Kartoffeln sollen von jeder Seite angeblich 1 bis 2 Minuten geröstet werden. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Und geht's. Ja, wir hören schon, die Mikrowelle hat gestartet. Und wir sehen auch durch das Fensterchen hindurch, dass der Teller mit den Kartoffelscheiben sich dreht. Erstmal kein Röstvorgang, sondern das Wasser in der Kartoffel ist im Moment jetzt mal ein Koch- oder Garprozess. Wie funktioniert jetzt mit dieser Mikrowelle? Kompliziert, also das schönste Bauteil ist im Grunde das Magnetron, ein Hohlraumresonator. Da drinnen werden Elektronen durch eine Glühkathode frei. Und ja, durch Tricks der Geometrie treten die in Resonanz mit einem anderen wechselnden Feld. Naja, und dabei entsteht diese charakteristische Strahlung, dieses im Gigahertz-Bereich, 2,455 um genau zu sein. Und was jetzt in der Kartoffel passiert, ist, dass wir dort bestimmte Moleküle haben, ein Dipolmoment, und diese fangen jetzt an, komplett sich hin und her zu bewegen aufgrund des elektrischen Feldes, das wir in der Mikrowelle haben. Für die eine ist die normalste Sache der Welt, für die andere eine Mikrowelle zu Hause zu haben und zu benutzen. Wir gucken hier gerade rein. Christopher Raschbichler hat gerade erklärt, wie das funktioniert. Kannst du es nochmal in einfacher erklären? Also die Mikrowelle, so wie man es versteht, erzeugt ganz, ganz feine magnetische Wellen, die dann wiederum Wassermoleküle zu bewegen und dann heiß machen. Ja, also eine elektromagnetische Welle hat 2 Komponenten, die stehen ja 90 Grad zueinander. Und bei uns das E-Feld ist hier interessant. Wir haben eine stehende Welle, also eine Welle, die Bäuche zwischendrin hat, die immer an einer festen Stelle sind, im Garraum, also innen drin, in der Mikrowelle nur. Die Wellen da sind 12 Zentimeter, also kann man sich gut vorstellen, also einmal hoch und wieder runter und wieder bis zur Mitte. Und durch diese elektrische Komponente werden jetzt wirklich die Wassermoleküle auf der Sauerstoffseite partiell negativ geladen, auf der Wasserstoffseite partiell positiv. Ja. Ich wollte es ja einfach genau haben, aber also stimmt das so ungefähr, wie ich es gesagt habe, dass sich die Wassermoleküle durch Bewegung, erhitzen und dann? Ja, die reiben an sich selbst und an allen Molekülen, die in der Nähe noch sind. Und dann entsteht Reibungswärme. Das ist also die Erklärung, weshalb eine Mikrowelle funktioniert. Ich habe es so einigermaßen verstanden. Ich habe die Mikrowelle auch schon mal aufgeschraubt. Da sind verschiedene Bauteile drin, weil da muss man ziemlich aufpassen, weil da auch eine richtig hohe Spannung herrscht. Genau. Kilovolt können in der Mitte einigen, also 5000 Volt an der Glühkathode. Das wurde aber extra so gebaut, dass der äußere Teil von diesem Magnetron auf 0 Volt liegt. Das heißt, da sollte nichts passieren. Deswegen sollte man auch nie selbst an so einem Gerät rumspielen, weil das das gefährlichste Bauteil ist, also die Hochspannung, nicht im Grunde die Strahlung. Die Hochspannung, die in diesem Kasten drin ist, der hat, wie gesagt, immer noch diesen Teller mit den Kartoffelchips drin. Und Miriam, du hast jetzt den zwischendrin mal aufgemacht, die Mikrowelle. Und ich habe sie aufgemacht, die Kartoffelchips, die potenziellen Kartoffelchips gewendet und warte darauf, dann in wenigen Sekunden sollte es wieder Bing machen, wie man bei uns zu Hause mal gesagt hat. Und dann können wir mal gucken, ob die Chips aus der Mikrowelle... Da war es, das Ding. Das ist wirklich nicht nur Hochspannung, sondern auch hochspannend. Jetzt sind hier diese dünnen Kartoffelscheiben, die Miriam da geschnitten hat, so ein bisschen zusammengeschrumpelt. Genau. Würde in der Pfanne auch quasi geben, Bratkartoffeln, ne? Und jetzt nehmen wir doch mal jeder eine und probieren das. Ja, zum Crunchy-Test. Oh, beim Anfassen merkt man schon, dass mit dem Crunchy-Test wird schwierig. Sie sind relativ weich. Eigentlich auch, aber ist noch ein bisschen heiß. Erwartet, aber halt nicht frittiert. Ne? Hatten vielleicht doch noch, vielleicht sollte man von 1 Minute auf 2 Minuten erhöhen, aber zum Nachmachen geeignet. Das ist für die fettarme Küche auf jeden Fall gut, weil Fett war ja nicht dabei. Es waren wirklich nur Kartoffelscheiben und Salz. Ich mache davon auch gleich mal ein Foto und stelle es ins Netz auf Netzbasteln, so heißen wir. So ist auch die Domain Netzbasteln oder bei Facebook, so heißen wir da auch. Und da findet ihr dann auch den Link zu der Sendungsseite und da ist auch wiederum ein Link zu der Geschichte, wie man Kartoffelchips noch machen kann, nämlich mit einer Zitronenpresse. Also man kann den dieses Gitter von einer Zitronenpresse verwenden, um diese Kartoffelchips senkrecht aufzustellen. Habe ich gesehen bei YouTube. Da erklärt das eine Frau sehr ausführlich. Und dann werden die besser von allen Seiten gleichzeitig geröstet. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Wieder so ein Trick, den man aus dem Netz gelernt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Da liegt er daran, jetzt bei uns auf dem Teller oder so, kleben sie halt drauf, weil die Unterfläche einfach komplett da ist. Ne? Und wenn man die Mohne in der Luft aufhängt, geht das bestimmt besser. Wir haben heute ein kleines Problem, und zwar funktioniert unser Internetanschluss noch nicht so richtig oder die Software, die das übertragen soll. Deswegen müssen wir auch eine Bastellösung für unsere Radiosendung finden und senden heute einfach mal ganz mobil und modern vom Handy. Ich reiche das jetzt gleich mal weiter an Christopher Raschpichler, der ist nämlich Doktorand der chemischen Physik oder der physikalischen Chemie, genau. Andersrum, das sind zwei Bereiche, die für mich auch relativ verschwommen miteinander sind, weil ich mich damit nicht so richtig gut auskenne. Mein Name ist Moritz Metz, Miriam Sander, was ist auch? Hallo, guten Abend. Du twitterst heute, du hast die Kartoffelchips-Fotos schon getwittert. Wir machen nämlich heute mit unserer Mikrowelle, die wir extra ins Studio gestellt haben, verschiedene Experimente. Das erste war relativ banal, aber doch irgendwie ganz nett. Und zwar haben wir Kartoffelchips gemacht, die, glaube ich, jetzt auch noch ein bisschen crispier geworden sind. So. Nächstes Experiment, auch beliebt im Internet, bei YouTube und so weiter, Marshmallows. Das sind diese Schaumzuckerkugeln aus Amerika und davon legen wir jetzt einen Teller und legen das in die Mikrowelle. Genau, man kennt man normalerweise von romantischen Lagerfeuerabenden, da werden die gerne gegrillt. Wir machen das in Amerika, auch hierzulande, wir machen das an unserer romantischen Mikrowelle, um die wir uns hier versammelt haben und haben das jetzt auf so einen Papptellerchen gelegt und da könnten wir aber vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, denn die Frage ist ja auch oft, welche Behältnisse darf man eigentlich in die Mikrowelle tun und wie erkennt man, ob denn ein Teller zum Beispiel Mikrowellen geeignet ist oder nicht, und Christopher hat da, glaube ich, schon eine Idee. Genau, aufgrund diesen stehenden Wellen, von denen wir vorhin gesprochen haben, gibt es sogenannte Hotspots, damit sich praktisch die Energie überall gleichmäßig verteilt, ist unten der Drehteller drin und oben gibt es auch einen Reflektor, den sieht man aber meistens gar nicht. Naja, und wenn wir jetzt diesen einen Marshmallow nur in der Mitte haben, könnte es theoretisch passieren, dass der immer um diese Hotspots drumherum wandert und eigentlich nie ordentlich warm wird. Optimiert ist die irgendwie für theoretisch 250 Milliliter Wasser, was sich dann halt schön in der Mitte auf dem Tisch dreht. Und testen kann man das wohl, indem man halt Wasser in eine Tasse füllt oder in das Gefäß, was man testen möchte, eine Minute anmachen. Ist das Gefäß heiß, dann ist es ungeeignet. Ist die Flüssigkeit in heiß geworden, das Gefäß praktisch fast kalt, ist es gut. Und das liegt halt daran, habe ich auch wieder Moleküle mit Dipolcharakter, also die diese Schwingung aufnehmen, in meinem Material drin oder nicht. Es heißt doch immer, dass man nur bestimmtes mikrowellentaugliches Besteck, Geschirr vor allem verwenden sollte für die Mikrowelle. Und das ist so bei jedem Porzellan, Glas, Plastik irgendwie anders. Genau, der Teller, den wir für die Kartoffelchips ist natürlich heiß geworden, also vielleicht nicht ganz so geeignet. Meistens steht es tatsächlich drauf, was man verwenden kann oder halt einfach diesen Test machen. Genau sind aber sowas wie Metalle gar kein Problem. Also ein Löffel, da steht auch fast immer in den Anleitungen drin, darf man gerne reinstellen. Der dient als Reflektor und verteilt die Wärme selbst nochmal, weil er ja auch eine höhere Wärmeleitfähigkeit hat. Okay. Wie ist es jetzt bei diesem Pappteller? Sieht aus wie so ein Pommes-Teller, auf den wir jetzt das Marshmallow gelegt haben und gleich los starten damit. Ich will immer, das Papier ist kein Problem, die Beschichtung da drauf, weiß ich nicht genau, welcher Kunststoff dort ist, glaube ich nicht, dass der so heiß wird. Wir werden das gleich sehen. Ja, ich würde auch sagen, wir probieren es einfach mal an. Stellen wir auf eine Minute die Mikrowelle innen drin, einen Marshmallow auf einem Pappteller. Vielleicht machen wir auch ein Foto und twittern das. So, jetzt sieht es noch ganz unspektakulär aus, eine Live-Reportage von der Marshmallow Anheizaktion, aber plötzlich wächst das Ding total. Es wird irgendwie teigig, geht auseinander und ist schon zwei, dreimal so groß. Der ist ja schon aufgeschäumt. Jetzt ist es so groß wie ein Tennisball, das Ding schon fast. Das wächst auf jeden Fall. Also wird immer größer und ich glaube, wir drücken jetzt mal auf Stopp und gucken uns dieses Marshmallow an. Fertig. Marshmallow fertig. Wir tun jetzt mal raus und wird jetzt hier so ein teigiger. Das riecht ganz großartig, sehr süß. Das Gas drin wird sich ausgebreitet haben, dadurch dehnt sich auch von das Material von dem Marshmallow selbst, der Teig, der wird halt auch einfach weicher. Und er sagt, er wird auch prompt sofort in sich zusammen. Jetzt wird es schon wieder klein. Ich versuche jetzt mal ein Stück davon, heißes Marshmallow. Ist sehr klebrig im Mund. Wollt ihr auch mal probieren? Vielleicht einen Kartoffelchip als Löffel oder so? Oder einfach mit der Hand, aber ich glaube, das wird eine sehr klebrige. Ja. sehr klebrig und aber es hält, ich muss sagen, es hält, was es verspricht, wenn ich an Marshmallows überm Lagerfeuer oder in der Mikrowelle denke. Die Gefahr gegenüber anderen Garprozessen, das sind jetzt kurz drin gehabt und jetzt sind ja im Grunde auch keine giftigen Stoffe entstanden, was über dem Feuer leichter passieren kann, wenn das schwarz wird. Mhm. Das heißt, eigentlich sollte man einfach kein Lagerfeuer machen, sondern sich mit Freunden abends treffen und zu Hause Marshmallows in der Mikrowelle tun. Da kann man natürlich drüber spekulieren. Nur bei der Mikrowelle, da gibt es ja viele Mythen, dass vieles ungesund sei, giftig sei, dass gewisse Dinge entstehen. Aber allgemein ist es, egal ob ich nur am Feuer, am normalen Herd und in der Mikrowelle irgendwas viel zu lang drin habe oder es in der Mikrowelle zu trocken wäre und so weiter, wenn was scharf wird, dann entstehen natürlich immer Stoffe, die sind nicht gesund. Und das ist dann unabhängig erstmal von dem Gerät, mit dem ich das erhitzt oder erwärmt habe. Ja. Ich würde sagen, wir reden nachher noch mehr über die ganze Gesundheitssache. Hier habe ich noch ein anderes Überraschungsding mitgebracht, das wir auch mal schnell noch trosten können. Das ist hier eine Alufolie mit Parmesankäse drin. Den schütte ich jetzt hier auch mal auf den Teller und jetzt ist wahrscheinlich relativ vorhersehbar, weil manche Leute haben das sogar als Lieblingsessen geschmolzen. Also ich nicht, ich hatte ja nie eine Mikrowelle, aber du hast mir doch von jemandem erzählt. Ja, ich kenne eine Person, die jetzt wahrscheinlich aber auch nicht namentlich genannt werden möchte, deren Lieblingsessen es durchaus war, ein Stück Gouda in die Mikrowelle zu tun und dann das Flüssige abzukratzen. Wie ist Ihre Figur? Oh, geht so. Okay, also wir machen jetzt den nächsten Versuch. Wir schmelzen Käse. Oder mal gucken, was passiert bei geschmolzenem Parmesan. Raschi, kannst du schon vorhersehen? Also ich mag es auch bei der Fertiglasagne am liebsten, die etwas an den Rändern so richtig schön hart und angepappt ist. Ja, für den Gesundheitszustand lassen wir mal. Er sieht wunderschön aus. Er schmilzt jetzt langsam nach und nach. Ich gehe davon aus, halt, oh ja, oh, das brutzelt richtig schön. Wir haben jetzt hier eine richtige brutzelnde Käsefondue-artige Sache. Da könnte man doch gleich ein Käsefondue veranstalten. Das ist echt ein Zaubergerät, diese Mikrowellen. Und heute bei einer Stunde Netzbasteln bei der 26. Ausgabe ist fertig. Jetzt brutzelt das wirklich richtig. Aber es riecht ganz gut. Wenn man Fondue-Stab hätte, könnte man nicht rein. Aber ansonsten... Auf jeden Fall ist jetzt die Luft hier im Radiobüro schon mit Käsedampf erfüllt. So richtig lecker sieht es eigentlich nicht aus. Und hier bei einer Stunde Netzbasteln machen wir heute eben Mikrowellenexperimente. Es wird noch krasser. Wir machen nämlich heute eine Mikrowellentestausgabe und wir haben uns einen Kasten hingestellt, der weiß ist und der so Strahlungen erzeugt, die Sachen heiß machen können. Und wir versuchen verschiedene Sachen aus. Chips, Marshmallows, Popcorn haben wir schon gemacht und wir haben noch ein paar so andere Sachen vor. Miri schneidet gerade, das riecht man schon im ganzen Raum, eine Zwiebel. Genau, ich schneide eine Zwiebel und habe immer das Problem, dass ich eine von den Menschen bin, die dann stundenlang heulen kann, wenn die Zwiebelsäfte mir in die Augen steigen. Und wir haben aber im Netz einen Tipp gelesen, wie man mit Hilfe einer Mikrowelle das verhindern kann. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Man soll nämlich die Zwiebel an den Rändern so ein bisschen anschneiden, aber nicht allzu sehr, sonst muss man ja gleich anfangen zu weinen. Also man schneidet nur ein bisschen das Ende ab und dann? Man schneidet genau die beiden Enden ein bisschen ab und dann insgesamt die Schale abmachen. Ja, und dann soll das Ganze in die Mikrowelle und angeblich, wenn man danach die Zwiebel weiterschneiden möchte, dann kommen garantiert keine Tränen mehr. Es wird eine ganz untraurige Angelegenheit und das wollen wir jetzt hier gleich mal ausprobieren. Miri, macht so ein bisschen an der Zwiebel rum, dann muss der jetzt noch schnell fertig geschält werden, aber ist doch eigentlich egal, oder? Ja. Mal reinlegen in die Mikrowelle. Auf den Teller, nehmen wir den gleichen Teller, so. Zwiebel liegt auf einem Teller in der Mikrowelle. Zwiebel liegt drin, Klappe zu und los. Wie lange soll man das machen? Minute und los. Also gucken wir. Garen wollen wir sie ja eigentlich nicht. Wir machen das trotzdem auf voller Power. Es ist ja so, dass die Mikrowelle eigentlich doch nur eine Powerstufe kann und wenn man eine halbe Power einstellt, dann macht sie nur die halbe Zeit, stimmt's? Genau, also im Grunde wird das Magnetron selbst gar nicht verändert, da findet immer derselbe Prozess statt, sondern da ist in der Zeitschaltung, das hört man aber auch mal, wenn die wieder aufhört, auf die Art und Weise geht es und ja, jetzt geht aber ganz gut ab da drin, also das Wasser scheint zu verdampfen, das hört man und das stand glaube ich auch hoch. Ich halte mal kurz das Mikro ran. Ich weiß nicht, ob man das über die Schmalbandverbindung mitkriegt, aber die Zwiebel quietscht vor sich hin. Vielleicht heult die jetzt schon alles selber aus. Das fände ich sehr schön, denn dann fließen bei mir gleich keine Tränen. Es schlägt auch alles und wenn wir jetzt da aufmachen, jetzt machen wir die Tür wieder auf und garantiert erfüllt Zwiebelduft die Luft. Ein Zwiebelaroma sondergleichen und jetzt wollen wir aber auch mal ausprobieren. Ich bin mit einem Messer an einem Schneidebrett bewaffnet. Du bist auch ansonsten nah am Wasser gebaut bei Zwiebelschneiden, aber auch heute vielleicht nicht. Heute nicht, ich werde es mal ausprobieren. Ich schneide sie jetzt mal längs und bin jetzt wirklich mal ganz wagemutig und halte mir diese halbe Zwiebel mal so unters Auge. Ich mache das auch. Und eigentlich gäbe es ja heute schon auch Anlass zum Weinen. Atme durch die Nase, aber es ist wirklich nicht so scharf. Normalerweise kennt man das ja, dass es so ganz scharfer, beißender Geruch ist, was gleich in die Augen steigt. Und es ist jetzt einfach nur warm und sanft und angenehm zwiebelig. Wie schön. Das heißt, der Trick hat funktioniert, aber lass uns jetzt mal ein bisschen über die Inhaltsstoffe reden und so weiter. Die Zwiebel ist ja nicht mehr ganz so wie vorher. Die ist jetzt irgendwie so ein bisschen matschig, labberig, bisschen dunkler geworden, feucht. Die schmeckt vielleicht auch gar nicht mehr so richtig gut. Wie ist das mit den Mikrowellen? Und man sagt ja auch, dass Mikrowellenessen eigentlich nicht so besonders gut schmeckt. Ist das dann jetzt schon irgendwie die Vitamine zerstört worden und so? Nee, so kann man das nicht sagen. Also wenn man alles, was man zu lange halt reinbringt, ja, kann man dann halt verkochen. Verkochen ist eine Mikrowelle nichts anderes. Das wird wahrscheinlich tendenziell eher daher kommen, dass man in die Mikrowelle oft Sachen reinpackt, die schon eine Zeit lang standen oder einfach aus der Tiefkühltruhe kommen, die also per se schon nicht so geschmackvoll sind. Hier in dem Fall, da haben wir die jetzt vielleicht einen Ticken zu lang drin gehabt. Die gart jetzt schon leicht vor sich hin. Und ich glaube, die Idee war, dass im Grunde nur diese reizenden Stoffe im Grunde ausgasen sollen. Und ich glaube, wenn wir die jetzt klein schneiden, normal anschwitzen in der Pfanne für Bratkartoffeln, dann wird man den Geschmack, also wird sich das auf keinen Fall verändern. Okay, das ist eigentlich so ähnlich, wie wenn man die Zwiebel auch sonst heiß macht, nur eben ein bisschen effizienter. Genau, genau. Also und vor allem, manchmal nimmt man auch Tomaten, die man im Wasser kurz abschreckt oder so, um die Haut leichter zu lösen. Weil eine Tomate platzt garantiert, ne? Ja, doch. Da wäre die Mikrowelle dann wieder eher weniger geeignet, weil die Schale dort fest drumherum sitzt und wenn sie dann beginnt zu kochen, das probieren wir vielleicht später mit dem Ei nochmal. Das Ei heben wir uns ganz zum Schluss auf, weil danach können wir vielleicht die Mikrowelle wegwerfen oder so. Es gibt ja auch das Problem mit Salmonellengefahr in Mikrowellen. Ja, das ist hauptsächlich natürlich bei tierischen Produkten so oder Milch, Joghurt, Eier, vor allem Geflügel. Da heißt es, wenn man sich darüber so ein bisschen informiert, dass es durchaus eine Salmonellengefahr ist, weil die Mikrowelle nun mal Essen erwärmt, aber eben nicht komplett durchkocht. Also das ersetzt jetzt nicht den Hähnchenbraten, den man im Ofen machen würde oder so. Das würde wahrscheinlich in der Mikrowelle nicht so gut funktionieren und deswegen ist es halt auch nicht garantiert, dass die Salmonellen dann da wirklich abgetötet werden, beziehungsweise dass Listerine und sonstige Stoffe, die man dann eigentlich nicht gerne haben möchte, bei so tierischen Produkten dann auch wirklich weg sind in der Mikrowelle. Normalerweise muss man ja aber auch sagen, ist es ja eigentlich auch dafür gedacht, schon bereits gekochtes Essen zu wärmen. Und da wiederum ist dann eigentlich, soweit ich das bisher jetzt bei meiner Recherche lesen konnte, wirklich keine große Gefahr für den Essenden oder die Essende gegeben. Die Mikrowelle hat trotzdem einen ganz schön schlechten Ruf. Also es geht ja ein bisschen zu Verschwörungstheorien, dass die Amerikaner uns damit uns irgendwie die Köpfe kaputt machen wollen. Also es sind ganz komische, krude Sachen von irgendwelchen Reichsbürgern im Internet, die da solche Sachen schreiben. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, das ist irgendwie krebserregend. Und dann gibt es diese Geschichte mit Pflanzen, die gegossen wurden, mit verschiedenen Wassern. Das eine Wasser war in der Mikrowelle erhitzt worden, das andere in einem anderen Wasser. Und die Pflanzen mit Mikrowellenwasser sind dann irgendwie schneller gestorben. Ist da was dran, Herr Wissenschaftler? Also erstmal, der Bereich der Mikrowelle liegt außerhalb der ionisierenden Strahlung, also wo praktisch es nicht ausreicht, halt wirklich irgendwo ein Elektron, so würde man dann sagen, rauszuschlagen. Das heißt, krebserregend wäre jetzt nicht das Problem. Wir befinden uns auch auf der anderen Seite vom sichtbaren Spektrum, auch jetzt gerade über den Äther, wo wir unsere Radiowellen versenden. Und auf der anderen Seite, also im UV-Bereich, ne, kennt man, wenn man zu lange in der Sonne liegt und so weiter, da beginnt erst die Strahlung, die dann halt wirklich ein Problem darstellt, die halt sehr hochenergetisch ist. Und wie ist es mit der Filterung? Weil wenn ich jetzt hier es gibt auch Leute, die sagen, diese Mikrowellenstrahlen, also erstmal deine These ist, dass das nicht besonders gefährlich ist, die Mikrowelle. Genau, also man sollte halt, wie gesagt, jetzt keine lebenden Wesen dort reinmachen. Natürlich ist es dort drinnen ungesund, weil ein lebender Organismus hat auch ganz viele Moleküle in sich, die haben auch alle diesen Dipol und das heißt, die würden auch ganz schnell sich hin und her bewegen und Reibung erzeugen und dann wird es sehr schnell sehr warm, gerade an den Hotspots. Und dementsprechend haben wir hier innen einen Garraum, der ist komplett umschlossen mit einem Metallgehäuse und auch in der Tür ist mit so einer Lochblende versehen auch eine Metallschicht vorhanden. Und wichtig an dieser Lochblende vorne ist im Grunde, dass die Löcher müssen im Grunde kleiner sein als die Wellenlänge von dieser Strahlung dort drin. dann passt die nicht so richtig durch. Es gibt Leute, die sagen, man kann die Mikrowelle, die Dichtheit der Mikrowelle testen, indem man ein Handy reinlegt. Wir machen das jetzt nicht, weil wir senden ja dummerweise heute übers Handy. Dann wären wir ja vielleicht weg. Aber es gibt auch Leute, die sagen, das ist Quatsch. Das geht nur bedingt. Also die Mikrowelle ist optimiert wirklich für den einen Frequenzbereich, 2,4, 5 Gigahertz. Jetzt haben wir unsere Handys. Die beginnen, je nachdem, wo man ist oder in welchen Bändern man telefoniert, zwischen 900 und 2000 Megahertz. Das heißt, wenn die Mikrowelle wirklich optimiert ist, dann kann diese andere Strahlung dann natürlich sehr wohl durchgehen. Und wenn es halt eine gute Antenne hat, dann hätte es dann vielleicht doch Empfang. Ich würde damit keine Mikrowelle testen und sagen, die ist okay oder die ist nicht okay. Christopher Raschbichler ist das bei einer Stunde Netzbasteln am Mittwochabend. Und wir machen heute in Mikrowellen. Und wir haben noch ein paar andere Sachen jenseits vom Essen, das ist dann der sogenannte Non-Food-Bereich. Ja, wobei wir ja eigentlich auch noch einen Non-Food-Bereich, also den haben wir noch, aber ich habe durchaus gerade Food in meiner Hand, nämlich zwei Traubenhälften, und die machen ganz schön Action, wenn man die in die Mikrowelle tut. Wir sitzen hier immer noch vor der Mikrowelle und ich lasse sie nochmal klingen. Das ist die Mikrowellensendung Nummer 26 von einer Stunde Netzbasteln. Mein Name ist Moritz Metz und ich sitze hier mit Christopher Raschbichler und Miriam Sanderbart, zwei unterschiedliche Experten. Du bist eher so die aus einer Mikrowellen-Gastro-Familie. Naja, also es wurde auch sehr viel gekocht und die Mikrowelle wurde bei uns tatsächlich nur so zum Aufwärmen benutzt. Keine falschen Schlüsse hier. Aber in der Gastronomie, du hast nochmal nachgefragt bei deinen Eltern, die Gastronomen sind, wird schon auch gerne mal eine Mikrowelle verwendet. Ja, also es wäre gelogen zu sagen, dass in keinem Gasthaus oder in einem Bistro oder so nicht auch mal was mit einer Mikrowelle erwärmt wird. Das ist sicherlich anders, wenn man in ein Sterne-Restaurant geht, und ich denke, man kann auch nicht sagen, dass Essen da drin grundsätzlich gekocht wird, in Anführungszeichen. Aber Dinge, wie gesagt, die vielleicht vorher schon vorgekocht wurden, wie Soßen beispielsweise, die werden gerne auch nochmal in der Mikrowelle erhitzt, weil es dann portionsweise natürlich leichter ist. Ja, das stimmt. Das ist natürlich, das ist auch ein bisschen so ein Sinnbild für das schnelle Leben, dass man sich mal schnell zwischendrin was warm macht und Fast Food und so weiter. Und das geht natürlich manchen Leuten gegen den Kragen. Und dann gibt es schon auch so Esoteriker, die das dann aus ganz unterschiedlichen Argumentationsrichtungen dann irgendwie die Mikrowelle eher so bekämpfen. Ja, wie immer, also es gibt Studien, die sind... Die einen widersprechen sich, die einen sagen A, die anderen sagen B, dann werden manche Studien nicht auf den Markt gebracht oder es wird gesagt, sie werden dann unterdrückt, dann ist immer die Industrie daran schuld. Da muss man sehr vorsichtig sein, oft wollen manche Leute ihre eigenen Studien gar nicht genau überprüft haben, wollen die trotzdem publizieren, und dann gibt es immer ein großes Hin und Her. Dann sind viel Fehlvorstellungen da oder Sachen werden aufgegriffen, ohne halt sauber, wenn ich das mal so als Wissenschaftler sagen darf, halt dann mit Quellen zitiert, und dann merkt man, dass nur Satzbausteine rausgenommen werden, um halt die eigene Argumentationskette irgendwie hervorzurufen. Und am Ende von einer Seite finde ich dann Werbung für irgendeinen Dampfgargrill, wo ich denke, okay, deshalb die Argumente gegen die Mikrowelle, danke. Also auf jeden Fall ein kontroverses Thema, aber es gibt nicht so richtig viele Probleme eigentlich bei den Mikrowellen, die wissenschaftlich nachgewiesen werden können. Der Wissenschaftler schüttelt den Kopf, es gibt da nicht so viele Probleme. Aber wir wollen auch einen wissenschaftlichen Versuch machen. Wir haben ja auch bei Twitter nachgefragt und da wurden uns verschiedene Sachen empfohlen, die wir mal ausprobieren sollen, unter anderem eine CD. Aber dazu kommen wir später. Jetzt erstmal nochmal was aus dem Food-Bereich, aber ein Non-Food-Experiment. Wir haben hier zwei Traubenhälften, also einfach so eine helle Weintraube auf den Teller gelegt. Genau, die werden auseinandergeschnitten. Wichtig ist dabei aber, dass sie doch noch an wenigen Millimetern zusammenhängen bleiben. Dann kann man sie so aufgeklappt quasi auf einen Teller oder eine andere Unterlage legen, ab in die Mikrowelle, und dann wollen wir mal schauen, was dann passiert. Zwei Traubenhälften, eigentlich sehr unspektakulär, rein in die Mikrowelle, Deckel zu und wieder volle Power an. So, ich habe jetzt den Schalter auch am Ausschaltknopf von der Mikrowelle, weil das könnte fast schon ein bisschen krass werden. Erstmal passiert gar nichts, die Trauben drehen sich da ganz normal im Kreis auf ihrem Teller, aber jetzt plötzlich fängt es an zu leuchten. Sehr gut. Was man hier sieht, ist im Grunde das elektrische Fliegen. Ja, wir beschreiben erstmal noch, was man sieht. Es hat gerade kurz gefunkt und geleuchtet und gleich wird es wahrscheinlich noch mehr werden. Aha, dann machen wir sie nochmal kurz raus. Man hat ein kurzes Leuchten gesehen. So, nehmen wir eine neue Traube. Man hat schon was Kurzes, Helles gesehen, und das Gerücht, was im Netz umgeht und was wir schon mal im Vorfeld der Sendung auch schon probieren konnten, es gibt wohl ein Plasmafeuer. Ich weiß gar nicht richtig, was ein Plasmafeuer ist, aber dazu werden wir gleich bestimmt noch mehr lernen. Also jetzt haben wir die anderen rein und es leuchtet richtig hell, wie so ein Schweißbrenner zwischen den beiden Traubenhälften. das elektrische Feld, was die ganze Zeit wechselt, induziert im Grunde einen Strom. Das ist jetzt vorbei, da passiert nichts mehr. Und zwar, sobald diese Haut durchgebrannt ist, kann es nicht mehr stattfinden. Aber die liegen sehr nah beieinander und jetzt wird ein Plasma dazwischen erzeugt. Das heißt, die Luft dazwischen wird leitend und dann ein Lichtbogen entsteht, der leuchtet wunderschön. Das kann man auf jeden Fall auch ausprobieren und ist jetzt nicht unbedingt gefährlich. Wir machen den dritten Versuch nochmal. Wir legen nochmal zwei nicht ganz auseinandergeschnittene Traubenhälften auf den Teller, packen das in die Mikrowelle und es leuchtet dann echt so wie bei einem kleinen Schweißbrenner. Ist das richtig heiß auch dann? Ja, im Grunde ist es wie Feuer. Ja, auf jeden Fall. Genau. Da findet eine Entladung statt durch die Luft. Die Luft ist leitend und wird ionisiert und das bildet dieses Plasma, was wir halt kennen. Jetzt passiert leider nichts. Es wird auf jeden Fall warm und Dampf da drin und wir versuchen gleichzeitig ein Foto zu machen für unseren Twitter-Account Netzbasteln. Also ziemlich faszinierende Sache. Warum ist es gerade bei Trauben? Ich glaube, hier ist es egal. Das passt einfach gut, dass die Trauben außen auf der Kante werden, ja, wo der Strom induziert wird, kann er gut hin und her schwingen wirklich. Und die Mitte ist wirklich am Anfang entscheidend, dass dort, dass sie am Anfang miteinander verbunden sind. Und der reißt ja auseinander. Und in dem Moment, wo er aufeinander reißt, findet dann praktisch, möchte ich das System entladen und dann ist da der Lichtbogen auf einmal. Das ist also einer der Versuche, die uns gesagt wurden. Der nächste ist, den wir noch machen wollen, eine Windows-CD aktivieren in der Mikrowelle. Wir haben ja eine normale CD-Rolling, da ist so ein Radio-Feature drauf und den braucht eh keiner und den legen wir jetzt hier auch rein und da soll auch was Faszinierendes passieren. Jetzt liegt die CD da drin und die Mikrowelle läuft und es gab ja ein wunderbares... Oh Gott, es sieht ein bisschen aus wie Silvester, ehrlich gesagt. Die CD hat sofort nach wenigen Sekunden angefangen, Funken zu schlagen. Und jetzt haben wir es aufgemacht und sie ist tatsächlich in ganz viele kleine, also sie ist noch ganz, aber diese silberne Fläche, die man kennt, die ist in ganz viele kleine Teile gesprungen. Das ist ein ziemlich hübsches Muster. Davon kommt auf jeden Fall ein Foto auf unseren Twitter-Account Netzbasteln. Da könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr noch Tipps habt für verschiedene Mikrowellenexperimente. Wie kam das jetzt, Rashi? Ich mutmaße ich mal von der Grundidee immer dasselbe, das sechsende Feld, die induzieren einen Strom und diese sehr dünne Alufolie brennt dann an den Stellen einfach durch und das sieht echt spektakulär aus. Man sollte also keine Alufolie normalerweise da in die Mikrowelle legen. Genau, Metall allgemein ist kein Problem, wenn es eine gewisse Dicke hat. Sobald es dann zu dünn ist, kann das Material im Grunde ja auch einfach schmelzen, sich aufladen und dieser Funkenübertrag stattfinden. Eine Gabel ist schlecht, weil die Zinken zu nah beieinander sind. Wie gesagt, ein Löffel aber gar kein Problem. Und eine CD würde ich jetzt auch nicht empfehlen, um damit irgendwie die Wärmeverteilung zu beschleunigen. Es stinkt auch eher aus der Mikrowelle jetzt raus. Aber wir haben noch ein Food-Non-Food-Experiment, ein Hühnerei. Und das legen wir einfach mal vorsichtshalber noch in eine Tupperbox, dass die Sauerei nicht allzu groß wird. Das ist ja so ein bisschen der Mikrowellenexperimente-Klassiker, der Evergreen. Wir machen den Deckel nur locker drauf auf das Hühnerei und das kommt auch in die Mikrowelle, einfach ein rohes Hühnerei. Demnächst wird es nochmal bei einer Stunde Netzbasteln um Hühnereier gehen, aber das ist jetzt hier nur das Mikrowellenexperiment. Was da passiert, das hat mir meine Oma schon erzählt, die Mikrowelle... das Ei explodiert und die Mikrowelle geht eventuell sogar auf. Auf, weiß ich jetzt nicht, ich habe das leider noch nicht selbst ausprobiert, deswegen bin ich unglaublich gespannt. Da drin, naja, durch die Hitze oder so wird dann ein Teil, wird sofort vergasen und es dehnt sich aus und dementsprechend muss das Ei einfach zerplatzen und das ist bestimmt tierisch spektakulär. Wir probieren es gleich aus, vielleicht können wir ein Video davon machen. Aber stopp, nochmal. Kriegen wir das hin mit dem Video? Wir machen ein Video davon und das stellen wir euch dann noch als Bonus auf YouTube oder so. So, jetzt Aufnahme läuft. Klappe zu, das Ei in der Mikrowelle. Wie lange wird es wohl dauern, bis es knallt? Ich halte ihr auf jeden Fall auch noch ein bisschen die Mikrowelle zu, dass wir hier nicht das ganze Radiobüro vollgesaut haben. Ich meine, eine Seife, ne, unser Ei. Die Frage ist immer, wo unsere Hotspots sind, die wir hinaus wollen. Wir kommen auch langsam dem Sendungsende zu und wir können ja schon mal kurz resümieren. Also Mikrowelle ist ja euch jetzt durch diese ganze Recherche und durch die Sendung sympathischer geworden oder nicht? Ich muss sagen, es ist so ein bisschen so wie vorher. Ich kenne Mikrowellen, habe keine große Angst vor ihnen, finde sie im, ich selber habe keine, mir sind sie ein bisschen egal. Mir auch ein bisschen, aber ich finde sie interessanter als vorher und irgendwie ja auch ein bisschen faszinierend und vielleicht werde ich mal das eine oder andere irgendwo damit aufwärmen. Ich würde allgemein immer dazu sagen, jedes Gerät, für das Habt ihr das gehört? Das war der große Endknall. Ich mach mal auf, da müssen wir mal reinschauen. Also die Mikrowelle ist auf jeden Fall tierisch versaut, trotz Tupperware. Ja. Ja, genau. Das war eine Stunde Netzbasteln, die große Eiersauerei. Das Video davon, das findet ihr später bei deradiowissen.de. Wir twittern das auch auf Netzbasteln und ich verabschiede mich jetzt bis in 2 Wochen. Dann wieder nicht über Handy, sondern richtig in Stereo und mit richtigem Mikrofon. Für die technischen Probleme wollen wir uns nochmal entschuldigen. Vielen Dank an Miriam Sanderer. Schönen Abend noch. Und an Christopher Raschpichler. Mein Name ist Moritz Metz und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Vielen Dank. Tschüss. Deradiowissen. Eine Stunde Netz.